Ladies and gentlemen, this is the original. Take a deep breath and listen. SWG presents Chart Mix 6. We'll be right back. Monster. Sah, wie die Menge feierte. Yeah. devil, sit beside me, and I walk the thorny track. I felt the knife of envy stabbing as I trod the barren earth. Let the crawlers do their grabbing. This is my rebirth. I'm shedding my skin, the blood of a thousand men. Donald Duck. Well, hey, it had to be the way. And he had a few words to say to me, and they were, and when I say these words to you, in honesty, funk you. We'll be right back.

nasty groove and a deep bass. Remember your wildest dreams and enter the party zone. Eine Liebe so perfekt wie in Fernsehserien, wie ein Engel, eine Fee. aus meiner Fantasie. Ihr Lächeln und ihr Blick erfüllten mich mit Euphorie. Ein Traum wurde wahr, zum ersten Mal im Leben. Was immer ich auch suchte, sie konnte es mir geben. Wie Romeo und Julia, für immer zu zweit, zu allem bereit. Wir waren verliebt, der Rest war uns egal. So etwas wie bei ihr fühlte ich zum ersten Mal. Hatten alles, was wir wollten, nur Zeit war's, die fehlte. Unser Pulsar, der Sekundentakt, der innerlich quälte. Versprachen uns die Ewigkeit, als der Tag gekommen war. Mit Tränen in den Augen, als ich sie nur verschwommen sah. Bleibt nur ein Foto mit ihr aus dieser Zeit. Und sie gibt mir einen Kuss aus der Vergangenheit. In Liberia. Viele Menschen sterben beim Volksaufstand in Südkorea. Und 82 kommt E.T. auf die Leinwand. Die Kassen klingeln von L.A. bis ins Rheinland. 84 entdeckt man das HIV. Und die Discovery ist unterwegs im Weltraum. Die NDW rockt die Clubs immer mehr. Und die Jahrtausendwende rückt ein bisschen näher. Der Countdown läuft, Baby. Halt dich fest, wenn die ganze Menschheit das Jahrtausend verlässt. Armageddon oder Weltfrieden, das Jahr 2000. Bring mich nach Hause, bring mich nach Hause. Der Countdown läuft, Baby. Halt dich fest, wenn die ganze Menschheit das Jahrtausend verlässt. Armageddon oder Weltfrieden, das Jahr 2000. Bring mich nach Hause, bring mich nach Hause. Herz für Afrika. Und Boris Becker wird mit 17 zum Tennisstar. 86 explodiert die Challenger. Ein Jahr später feuert Köln Toni Schumacher. 88 gibt's einen Atommüllskandal. Und Steffi Graf schafft den Grand Slam zum ersten und zum letzten Mal. Bremen wird Meister, die Kids spielen Computer. Noch ohne Ronaldo, Rivaldo, Preetz oder Batistuta. 89, Ceausescu hingerichtet. DDR öffnet Grenzen, Bild berichtet. Greg LeMond gewinnt die Tour de France nur sehr schwer. Und die Jahrtausendwende rückt ein bisschen näher. Der Countdown läuft, Baby. Halt dich fest, wenn die ganze Menschheit das Jahrtausend verlässt. Armageddon oder Weltfrieden, das Jahr 2000. Bring mich nach Hause, bring mich nach Hause. Der Countdown läuft, Baby. Halt dich fest, wenn die ganze Menschheit das Jahrtausend verlässt. Armageddon oder Weltfrieden, das Jahr 2000. Bring mich nach Hause, bring mich nach Hause. Let's do it again. I never know what hit him. Making my pursuit of living with the rhythm of the semi. I want every penny. You owe us. Lose focus. Not likely. Snatching everything is pricey. A glitter's icy. Quickly like Tyson Spice B. Gather my team up. Gave everybody parts to play. Keep a cool head. Cause your future starts today. Rich to death. Prisons are being well off. Watch my 90 footer sell off. Custom yacht. Watching wheels off. The coast of Costa Rica, your coastal nose is getting weaker. With every step you take, it's your breath we take. Voodoo, make them pay with every sloppy mistake. Like lobster and steak, having money is delicious. Even if I'm malicious, I open up the maps and point it out specific. Cliche of the day, c'est la vie, that's just life. It ain't Einsamkeit vergeht. Lass uns dort zusammen sein. Nur wir beide ganz allein. Will ich niemals mehr verlieren. Du bist mein Stern. Ist für mich der Sonnenschein. Son, with my antenna, you can't catch us like my home run. Yes, we'll be trivia, a zippy, then a Mac and gun. I'm right away, he passed away, he's on a bad track run. But then I'll be bouncing when my signs are brave. Yum, after mine and can't mistake a taste of my flavor. One, two, three. Ich sagte zu und machte mit. Hey, one, two, three. From New York nach Germany, das war der Flair, der Typ von Public Enemy. Und noch Grandmaster Flash und Jesse Jeff. Mit denen mal einen Song zu machen, ey, das wär ne Chef. Das sind was Großes, voll die Dosis. Ich sag, was los ist. Wie schlecht dein Heim oder wie gut deine Show ist. Der unglaubliche, vertrauliche, ostafrikanische. Manchmal auch der manische. Angst mach ich dir panische. Als ich kam, hatte ich einen Plan, aber kein Namen. Wollte alle MCs burn, scheißegal, wie groß sie waren. Heute rap ich meine Takte, natürlich nur kompakte. Bist du cool, brauchst du Weed, ich dir die Kontakte. So findet deine Menge statt, das kein Ende hat. Wir laufen Ränge ab, weil der Rest doch nur noch scheiß Gesänge hat. One, two, three, from New York to Germany. Oh,

I hope you don't. sure that you understand what it takes feeling fixed, keep me your man. Alright, stop. You know the deal. How the fuck we gon' lose if you keep it real? Took you once, took you twice, there's never enough to be all that I got, cause it's love. Ricky to this country. If out is a new style that I create, all around the world it's devastating. If out is a new style that I create, all around the world it's devastating. With the way. Verdammt.